meinen Ohren lauf ich durch die Nacht und ich denk an dich. Ich ruf dich an, doch du meldest dich nicht. Ich will nicht mehr warten, wohin dein Herz dich trägt. Mir ist es egal, ich geh jetzt meinen Weg. Ich will nur eines von dir wissen. Warum? Du weißt mir auch fast keine Antwort. Warum? Ich kann nicht glauben, dass du gehst und unsere Liebe so verrätst. Sei kein Feigling, sag mir doch. Da brennt ein Feuer, das die Nacht erhält. Nur wir zwei gegen den Rest der Welt. Doch deine Gefühle wie vom Wind verweht. Mir ist es egal, ich geh jetzt meinen Weg. Ich will nur eines von dir wissen. Warum? Du weißt mir auch fast keine Antwort. Warum? Ich kann nicht glauben, dass du gehst und unsere Liebe so verrätst. Sei kein Feigling, sag mir doch. Als wäre nichts gewesen. Ich will keine Lügen mehr. Ich werde dich vergessen. Ich will nur eines von dir wissen. Warum? Du weißt mir auch fast keine Antwort. Warum? Doch, warum? Sei kein Feigling, sag mir doch.